Vergiss es nicht hier ein, weißt, dass du der Tollste bist. Siehst du deutscher Straße, baust auf unseren Kontinent. Du kommst hier ziemlich gut vor und pöbelst jeden an. Weißt du, wer ist der Größte, doch du bist da oben laut dran. Ich hasse dich, und du elendiger Parasit. Daran wird sich nie was ändern, solange es dich gibt. Ich hasse dich, du elendiger Parasit. Daran wird sich nie was ändern, solange es dich gibt. Ich hasse dich, du elendiger.